IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Meyer. Unser heutiges Thema: Die sprechende Violine, eine Biografie des südindischen Violinisten Dr. Kunakodi R. Vaidyanathan. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Unsere heutige Porträtsendung ist Dr. Kunakodi R. Vaidyanathan gewidmet, einem Violinisten der südindischen Klassik. Dr. Kunakodi R. Vaidyanathan verstarb am Montag, den 8. September 2008, im Alter von 73 Jahren in einem Privatkrankenhaus in Chennai, im ehemaligen Madras, der Landeshauptstadt des südindischen Bundesstaates Tamil Nadu. In der südindischen Klassik hatte sich die Violine, ein Instrument aus dem Westen, vorrangig als Begleitinstrument etablieren können. Ein Konzert der südindischen Klassik ohne Violine ist bis heute unvorstellbar. Kunakodi R. Vaidyanathan war ein höchst innovativer, technisch brillanter und beim Publikum höchst beliebter Musiker. Ihm kommt ein wesentlicher Verdienst zu, dass sein Instrument, die Violine, eine Neupositionierung als Soloinstrument gefunden hat. Kunakodi Vaidyanathan selbst war ein Bewunderer des südindischen Violinmeisters Mysore Thiruma Kaudalu Chaudia, auch ein Designer der siebenseitigen Violine, mit der sich der Spieler anstatt mit nur vier Saiten gegenüber dem Sänger ohne technische Klangverstärker durchsetzen konnte. Mit Bo Shambo, dem Titelstück der gleichnamigen CD, präsentiert uns Kunakodi Vaidyanathan seine herausragende Bogentechnik, durch die er die Violine zum Sprechen brachte. Die CD Bo Shambo wurde 2005 beim indischen Label AVM Audio in Chennai veröffentlicht. Thank you. Wir hörten Kunakudi Vaidyanathan mit Bo Shambho aus der gleichnamigen CD, veröffentlicht in 2005 beim indischen Label AVM Audio. Kunakudi wurde am 2. März 1935 in der Tempelstadt, die ihm seinen Namen gab, geboren. In Kunakudi wird die Gottheit Murugan zur Vollmondzeit im tamilischen Monat Thai verehrt, eine sechstägige Periode des Fastens und Betens. Kunakudi liegt im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu. Kunakudis Vater, Sri Ramaswamy Sastri, war ein gelehriger Sprachenschüler in Sanskrit und Tamil, ein herausragender Komponist und Vertreter der südindischen Klassik und im Kathalakshyapam. Kathalakshyapam oder Harikatha ist eine in Tamil Nadu und in der südöstlichen Küstenregion Indiens beliebte Tradition des Geschichtenerzählens antiker Texte in der Kombination von musikalischen und dramaturgischen Elementen des Tanzes und Theaters. Während Kunakudis Schwestern Subbulakshmi und Sundaralakshmi als Sängerinnen der südindischen Klassik bereits Konzerte gaben, von Kunakudis älterem Bruder Ganapati Subramaniam auf dem Mridangam und einem engen Freund des Vaters aus der Nachbarschaft auf der Violine begleitet wurden, unterstützte Kunakudi selbst in seiner frühen Kindheit seinen Vater bei den täglichen Gebetsandachten, den Pujas, mit Blumeneinkäufen und nahm selbst an frühmorgendlichen Zeremonien in den Tempelanlagen teil. Das Interesse Kunakudis für die Schule war wenig ausgeprägt. Er erhielt von seinem Vater zu dieser Zeit auch keinen Musikunterricht. Auf die Besorgnis der Mutter Samantha Menakshi, was aus dem Jungen denn werden sollte, erwiderte der sorglose Vater: Keine Bange, Gott wird ihm schon noch Intelligenz und Fähigkeiten verleihen. Dass der Vater Recht behalten sollte, zeigt uns Kunakudi Vaidyanathan mit einer Eigenkomposition, einem Tilana, eine rhythmische Form in der karnatischen südindischen Klassik, die zum Ende eines Konzertes und häufig für Tanzperformances gespielt wird. Thank you. Tilana in einer Eigenkomposition des südindischen Violinisten Konakoti Vaidyanathan findet sich auch auf der CD Bojambo. Sie wurde 2005 beim indischen Label AVM Audio veröffentlicht. Eines Tages für einen Konzerttermin der Schwestern erschien nicht der Violinist Konakotis Nachbar und enger Freund des Vaters. Am nächsten Tag war der Vater über das unentschuldigte Fernbleiben gleichermaßen wie der Nachbar selbst über die fehlende Ausbildung des Sohnes auf der Violine sehr verärgert. Während dieser Auseinandersetzung kam Konakoti von einem Tempelbesuch zurück und der Vater entschied spontan, ihn zu einem herausragenden Violinspieler auszubilden. Der Unterricht begann am darauffolgenden Tage. Konakoti war zu dieser Zeit 9 Jahre alt. Die ganze Familie lebte zu dieser Zeit noch in der Geburtsstadt Konakoti. Bereits nach einem Jahr gewissenhafter Ausbildung, der sich Konakoti pflichtbewusst unterzog, spielte er im engen Freundeskreis vor, mit wohlwollender Anerkennung seiner Zuhörerschaft. Bereits im Alter von 12 begleitete Konakoti einige der herausragenden Meister jener Zeit, unter ihnen der großartige Vokalist der südindischen Klassik, Maharajpuram Vishwanatha Iyer. Dieser Sänger lebte von 1896 bis 1970. Vishwanatha Iyer zeichnete sich besonders durch die Hingabe zu Details für die improvisatorische Entwicklung eines Ragas aus. In den weiteren Jahren entwickelte sich Konakoti zu einem Violinisten von großer Fingerfertigkeit mit einer äußerst subtilen Handhabung seines Instruments. Aus der CD Andrum Intrum hören wir das melodiöse Stück Andavane, von AVM Audio im Jahre 2005 veröffentlicht. Konakoti Vaidyanathan wird von einer typischen Instrumentalgruppe der südindischen Klassik begleitet, mit Maultrommel und dem Ridangam. Diese südindische Trommel findet man bei antiken Hindu-Skulpturen. Sie wird von Gottheiten gespielt wie Ganesha und Nandi, Begleiter von Shiva. Thank you. Andavane mit dem Violinisten Konaku Divaidyanathan ist auf der CD Andrum Intrum bei AVM Audio veröffentlicht. Von seinem Vater Sri Ramaswami Sastri wurde Kunakudi für seine erste musikalische Reise nach Madras geschickt, als Begleiter der Solamangalam-Geschwister, Gesangsinterpretinnen tamilischer Gebetslieder. Im Alter von 22 Jahren fand er erstmalig bei einem Filmstar des indischen Kinos Beachtung, M.K. Thiagaraja Bhagavatar. In einem Nebenraum seiner Garderobe eines Studios in Madras spielte Kunakudi Bhumihil Maninda Janmam, einen Filmsong, durch den Bhagavata berühmt wurde. Die gestalterische Fähigkeit, Ragaskalen mit Filmmelodien zu verknüpfen, verschaffte Kunakudi zunächst einen Platz im Theaterorchester des Modern Theatres in Salem. Dieses Beispiel findet sich auf der CD Chittiram Pesuddadi, Bhumihil Maninda Janmam, in der Raga-Form Sindhu Bhairavi. Das Wort Bhairavi leitet sich aus den 8 Formen der hinduistischen Gottheiten ab, die in den Begräbnisstätten geboren werden. Auch das ungeübte Ohr eines musikalischen Laien erkennt den einprägsamen Bhairavi als einen der 10 Hauptragas im System der nordindischen Klassik wieder. Sindhu Bhairavi ist eine Variation, in der die 2. Stufe Ri und die 6. Stufe Da als natürliche Noten Sutta gespielt werden. Das war Bhumihil Maninda Janmam in der Raga-Form Sindhu Bhairavi, mit dem Kunakudi sich im Alter von 22 Jahren erste Beachtung in der Filmbranche verschaffte. Die CD Chittiram Pesuddadi wurde von dem südindischen Label AVM Audio im Jahre 2005 veröffentlicht.